tausend Gedanken innerlich, von denen keiner weiß und spricht. Sie kommen alle über Nacht, sie sind doch nur für dich gedacht. Ihr Zauber wird nicht untergehen, weil sie nach Jahren noch bestehen. Und du wirst mit mir weitergehen durchs Land der Träume und der Feen. 1000 Millionen Transkriptionen, die in meiner Seele wohnen, sind zu schonen. 1000 Milliarden Eskapaden, die in meiner Seele warten, sind zu erraten. Tausende Sprüche, die sich reimen ohne Brüche, werden schon bleiben. Ich werd dir die Liebe zeigen. Lass meine Gedanken schweifen, will mit Worten dich ergreifen. Lass meine Sinne kreisen, bei mir wirst du Liebe heißen. Sprüche und Schablonen, die in meinem Innern wohnen, sind zu achten und zu schonen. Sie entstammen anderen Zonen. Wenn ich dich damit berühre, dann öffne ich dir eine Tür zu einer Welt, die in mir ist, ohne Zeit und ohne Frist. 1000 Millionen Transkriptionen, die in meiner Seele wohnen, sind zu schonen. 1000 Milliarden Eskapaden, Seele warten, sind zu erraten. Tausende Sprüche, die sich reimen ohne Brüche, werden schon bleiben. Ich werd dir die Liebe zeigen. Lass meine Gedanken schweifen, mit Worten dich ergreifen. Lass meine Sinne kreisen, bei mir wirst du Liebe heißen.